Szene 19. Haben Sie keinen Hunger, Anna? Jetzt? Um 6? Ich esse nicht gern vor 8. Zwischen 8 und 9. Oh, das ist spät. Ich esse zwischen 5 und 6. Frage: Was tun wir, wenn wir Hunger haben? Wir essen etwas, wenn wir Hunger haben. Möchte Fräulein Schulz jetzt etwas essen? Nein, sie möchte jetzt nichts essen. Wann möchte sie gern essen? Vor 8 oder nach 8? Sie möchte gern nach 8 essen. Wiederholen Sie. Ich esse, Sie essen. Er isst, sie isst. Sie isst zwischen 8 und 9, bitte. Das ist spät, bitte. Er isst zwischen 5 und 6. Das ist früh. Früh ist das Gegenteil von spät, bitte. Jetzt antworten Sie bitte. Essen Sie so spät wie Fräulein Schulz? Nein. Nein, ich esse nicht so spät wie Sie. Oder essen Sie so früh wie Michael? Nein. Nein, ich esse auch nicht so früh wie er. Gut. Sagen Sie, essen Sie gern? Gern? Ja, ich esse gern. Wiederholen Sie bitte. Michael und Anna Schulz gehen in ein Gasthaus. Bitte. Sie wollen ein Glas Wein trinken. Sie gehen in ein Gasthaus, um ein Glas Wein zu trinken. Möchten Sie ein Glas Wein trinken? Ja, recht gern. Also, gehen wir in den Ratskeller. Frage: Geht Fräulein Schulz in das Gasthaus, um da zu arbeiten? Nein, sie geht nicht in das Gasthaus, um da zu arbeiten. Frage: Warum gehen Michael und Anna in das Gasthaus? Sie gehen in das Gasthaus, um ein Glas Wein zu trinken. Warum geht Michael in sein Geschäft? Er geht in sein Geschäft, um da zu arbeiten. Warum? Warum geht Anna in ihr Büro? Sie geht in ihr Büro, um da zu arbeiten. Frage. Und Sie? Warum hören Sie Ihre Kassetten? Ich höre meine Kassetten, um Deutsch zu lernen. Gut, hören Sie zu. Wohin fahren wir denn? Oh, wir sind gleich da. Da ist schon das Theater. Und dann noch 2 Minuten. Sagen Sie, arbeitet Michael jetzt? Nein, er arbeitet jetzt nicht. Richtig. Aber er hat heute gearbeitet. Bitte? Er hat von 9 bis 5 gearbeitet. Frage. Wie viele Stunden hat er gearbeitet? Er hat 8 Stunden gearbeitet. Wo hat er gearbeitet? Er hat in seinem Geschäft gearbeitet. Was tut er da? Verkauft er Uhren oder Radios? Er verkauft Uhren. Frage: Hat er heute eine Herrenuhr oder eine Damenuhr verkauft? Er hat heute eine Damenuhr verkauft. Frage: Wer hat die Uhr gekauft? Eine Dame hat sie gekauft. Frage: Wie viel hat die Uhr gekostet? Sie hat 1800 Mark gekostet. Frage: Wie hat die Dame bezahlt? Bar oder mit Scheck? Sie hat mit Scheck bezahlt. Eine Pause von 5 Sekunden.